mich nicht sah. Ich will mehr von dir, mehr von dir. Gib mir deine Hitze, lass uns endlich zu mir gehen, zu mir gehen. Hände sagen mehr, als das Worte jemals tun, jemals tun. Ich will jetzt nicht in Kühle, meine Finger suchen deine Haut, deine Haut. Ich bin hungrig und will mehr. Junge, bist du hungrig? Ja, dann komm her. Junge, ich bin hungrig und will mehr. Junge, bist du hungrig? Ja, dann komm her. Wir brauchen noch ein bisschen Hasche und wir schwimmen in Musik. In Musik. Ich zieh hinab in den Weltraum. Heißer, feuchter Traum. Feuchter Traum. Brich die alten Regeln. Sex ist eine Sprache, schöner als Musik. Als Musik. Gib mir deine Hitze. Lass uns endlich zu mir gehen, zu mir gehen, mir gehen. Junge, ich bin hungrig und will mehr. Junge, bist du hungrig? Ja, dann komm her. Junge, ich bin hungrig und will mehr. Junge, bist du hungrig? Ja, dann komm her. Wir brauchen noch ein bisschen Hasche und wir schwimmen in Musik, in Musik. Wir ziehen hinab in den Weltraum. Heißer, feuchter Traum, feuchter Traum. Brich die alten Regeln. Sex ist eine Sprache, schöner als Musik, als Musik. Gib mir deine Hitze. Lass uns endlich zu mir gehen. Zu mir gehen, mir gehen.